Sunday Service und der Tusch gerade eben, der kam von Laibach. Das slowenische Musiker- und Künstlerkollektiv hat eine neue Platte veröffentlicht, die da heißt Spectre, wovon wir gerade den Track The Whistleblowers hörten. Und Laibach spielen live am Dienstag, den 8. April im Übel und Gefährlich. Wir sind angekommen hier beim Sunday Service auf FSK 93.0 bei den Konzerten. Das läuft die kommende Woche in Hamburg. Darüber will ich euch die nächste Stunde einen kleinen Überblick geben. Neben Laibach spielt am Dienstag auch Hauschka alias Volker Bertermann, ein Mann und sein Klavier. Ihr könnt ihn erleben im Nordspeicher. Hier kommt Hauschka mit seinem Track, der heißt Thames Town. Thank you. Das war Hauschka mit dem Track Thames Town vom neuesten Album Abandoned City von halt Hauschka. Hauschka ist Volker Bertermann, der arbeitet nicht nur an seinem Klavier ganz alleine für sich im Kämmerchen, sondern spielt auch gerne mal mit zum Beispiel einem Streichorchester zusammen oder mit jemandem, der ihm so ein bisschen Beats dazu mischt. Am liebsten allerdings, da manipuliert er sein Klavier, das macht er mit Tischtennisbällen, mit anderen Dingen, die er dort irgendwie reinkippt und dadurch andere fremde, unvorhersehbare Töne erzeugt, und das macht er auch live. Wirklich ganz, ganz großartig. Ihr könnt ihn erleben, Hauschka spielt im Nochtspeicher, das ist bei der Nochtstraße auf St. Pauli, am Dienstag, den 8. April, von seinem neuesten Album noch ein Track, Eggdam von Hauschka. Thank you. Das war Hauschka mit Eggdam City von seinem neuesten Album Abandoned City. Und ja, ihr könnt ihn live erleben. Hauschka spielt am Dienstag, den 8. April im Nordspeicher. Das ist hier Konzerttipp der Woche vom Sunday Service, der erste. Es kommen noch ein paar mehr, weil die Woche hat es wirklich in sich. Ebenfalls Dienstag ist Chris Garneau zu Gast im Nachtasyl. Der Singer-Songwriter hat pünktlich zum Frühlingsanfang eine Platte veröffentlicht. Die kommt diese Woche raus mit dem Titel Winter Games. Hätte vielleicht eher zur Olympiade nach Sochi gepasst. Egal, hier kommt Chris Garneau mit seinem Track Winter Song Number One. Das war der Winter Song Number One von Chris Garneau. Wer nochmal eine Portion Schneedecke und unter dem Gefrierpunkt haben möchte, nein, ganz so schlimm ist es dann doch nicht. Es sind ja schon warme Songs, aber dann eben doch winterlich gemacht. Chris Garneau spielt live am Dienstag, den 8. April im Nachtasyl, um dort Songs von seinem neuesten Album Winter Games vorzustellen, live. Ebenfalls am Dienstag und ebenfalls Konzerttipp der Woche ist fantastischer, schöner Pop aus Santa Barbara, aus Kalifornien mit Gardens in Villa. Hier kommen sie mit ihrem Colony Grain. Musik Gardens and Villa mit ihrem Track Colony Glen. Die Band ist zu fünft, kommt aus Santa Barbara, also aus der Nähe von Los Angeles, und haben gerade mit Dunes ihr zweites Album veröffentlicht. Da gibt es Synthie-Pop drauf zu hören. Synthie-Pop ist ja erstmal, sag ich mal, primär so ein Schimpfwort, aber es gibt guten und schlechten Synthie-Pop. Gardens und Villa machen eher ziemlich guten Synthie-Pop. Die neue Platte ist nicht ganz so toll wie ihr vorheriges Werk, welches vor gut 2-3 Jahren erschien. Trotzdem auf jeden Fall eine Band, die, glaube ich, noch nicht in Deutschland unterwegs war und die man nicht versäumen sollte. Gardens und Villa spielen am Dienstag im Kleinen Donner, das ist der Club unten im Haus 73 mit dem neuen Namen. Und auch das, wie gesagt, Konzerttipp der Woche. Ein weiterer Track hier zu hören mit dem Bullet Train. Das waren Gardens and Villa. Die spielen am Dienstag, den 8. April im Kleindonner im Haus 73. Dann kommen wir zu Mittwoch, den 9. April. Da ist Anna Aaron zu Gast in der Prinzenbar, eine Künstlerin aus der Schweiz, die neue Platte veröffentlicht hat, die ich leider noch nicht vorliegen habe. Deshalb ein Track vom letzten Album Dogs in Spirit, der heißt A Siren. In the morning you built her body. Like a shell in the sea with deadly sharks. In the morning her many faces. Her electrical fire eyes were made. If you please play with princes with me in the city park. In the city, is it easy in your city heart? Ein Track von Anna Aaron. Ihr könnt die Dame aus der Schweiz am Mittwoch, den 9. April, live erleben in der Prinzenbar. So, jetzt kommen wir zu der Band, die ich schon vorher im Kopf hatte, und zwar die Cheetahs. Die haben ihr Debütalbum veröffentlicht im Februar, war noch hier Platte der Woche, weil sie einen richtig großartigen Sound haben, der so richtig schön nach Fassgitarren und nach Mabedi Valentine klingt. Kleines Soundbeispiel, hier kommen sie mit dem Track, der heißt Get Tight. Riding in a light of sun and sea. Get Tight, ein Track von Cheetahs von ihrem gleichnamigen Debütalbum. Die Band hat einen Sound, die einen sehr stark erinnert an zum Beispiel die frühen Marbury Valentine oder Swerve Driver oder Marbury Valentine. Habe ich gesagt, schon gerade eben, die frühen Teenage Fan Club wollte ich sagen. Ich habe irgendwas durcheinander gebracht. Egal, auch auf jeden Fall Swirlies, also ein bisschen amerikanischer Einfluss hier zu hören. Alles, was in den 90er Jahren ein bisschen nach Shoegazer-Sound klang. Nicht diesen, sag ich mal, einschläfernden Kram, den man von Slowdive kennt, sondern wirklich so ein bisschen dynamischer. All das vereint Cheetahs hier auf ihrem wirklich großartigen Werk. Ihr könnt sie live erleben. Am Mittwoch, den 9. April, spielen sie im Hafenklang. Ein weiterer Track von ihnen ist hier zu hören mit Leave to Remain. Großartiger Sound von Cheetahs. Ihr könnt sie live erleben. Im Hafenklang am Mittwoch, den 9.4. auch das Konzerttipp der Woche, der dritte in dieser Woche vom Sunday Service. Wer es rockiger mag, der kann sich gerne Holy Mountain anhören. Eine neue Band, die auf Chemical Underground ihre Platte veröffentlicht hat, die da heißt Ancient Astronauts. Und die machen einen ziemlichen Rocksound. Holy Mountain hier gleich zu hören mit dem Track Star Kings live im Rockcafé St. Pauli am Mittwoch, den 9. April. Das sind also Holy Mountain Star Kings, ihr Track vom neuesten Album Ancient Astronauts, die Band live zu erleben in Hamburg und zwar am Mittwoch, den 9. April im Rockcafé St. Pauli. Dann kommen wir zu Donnerstag, Timber Tormre sind zu Gast und spielen Übel und Gefährlich, werden ihr neuestes Album Hot Dreams vorstellen. Auch das sicherlich sehr, sehr nett. Hier kommt Timber Tormre mit ihrem Track The New Tomorrow. Tomorrow, das waren Timber Tormre. Die klingen auf ihrem neuesten Album Hot Dreams schon teilweise, stellenweise, ein wenig nach dem Tinder Sticks, aber auf jeden Fall keine, sag ich mal, Band, die den Sound geklaut hat, sondern die sich da langsam hin entwickelt hat. Großartige Platte und auch das Konzert bestimmt sehr, sehr gut. Ihr könnt Timber Tormre live erleben am Donnerstag, den 10. April, spielen sie im Übel und Gefährlich. Am Freitag dann sind Dexters zu Gast im Molotow Exil. Das Molotow hat ja gerade eben frisch die Pforten geöffnet und zwar in der Holzenstraße Nummer 5, gleich, sag ich mal, kurz vor der Reeperbahn. Und da spielen die Dexters, eine neue frische Band aus England, die so einen Sound haben auf ihrem Debütalbum, welches gerade erschienen ist, Shimmer Gold betitelt. So ein bisschen wie eine frische Mischung aus, ich sag mal, Strokes, Kaiser Chiefs, bisschen House Martins. Hier kommt ihr Track Recover. Cover, ein Track von Dexters, die Band aus England, spielend live im Molotow Exil. Und zwar am Freitag, den 11.04. Am Samstag dann viele Konzerttipps von Bands, die ich schon gespielt habe in der ersten Stunde. Zum Beispiel Who Made Who spielen am Samstag im Mojo Club und auch Lucius, dieses Damenduo aus Brooklyn, spielen im Molotow. Genau, und dann noch ein Tipp für Samstag, den 12.04. und zwar die Blood Red Shoes. Sind sogar übel und gefährlich, stellen natürlich Songs von ihrem neuesten Album, selbst betitelt Blood Red Shoes, vor. Vielleicht ja auch den hier, der da heißt Grey. Nein, heißt er wirklich Grey Smoke? Ja, Grey Smoke heißt er. Fire in the bottom of my stomach. Feel. waren die Blood Red Shoes zu live. Live zu erleben zu Gast. Am Samstag sind sie im Übel und gefährlich ist der 12. April. Dann noch ein allerletzten Konzerttipp für diese Woche. Und zwar am Sonntag, den 13.04. spielen Sea Heaven im Hafenklang. Die Band veröffentlichte gerade mit Reverie Lagoon eine Platte davon hier, der Track Wild West Selfishness.